Regierungsgerichte über MFS-Auflösung zurückgewiesen. Leipziger Montagsdemonstration fordert Wiedervereinigung. Noch im Januar Ministerbesuche aus Großbritannien und der BRD. Drastische Preiserhöhungen für Lebensmittel und Tarife in Ungarn. Die Diskussion am Runden Tisch führte heute in eine Zerreißprobe. Der Bericht über die Auflösung des ehemaligen Amtes für nationale Sicherheit wurde von den Oppositionsgruppierungen mit einem Misstrauensvotum für den Zivilbeauftragten der Regierung Koch und Staatssekretär Halbritter quittiert. Nach heftiger Diskussion einigten sich die 16 Parteien und Gruppen auf eine Vertagung auf den 15. Januar, an der dann Ministerpräsident Modrow teilnehmen soll. Die Tagung war vom Fernsehen der DDR-Original übertragen worden. Dass es eine nicht ganz leichte Debatte geben würde, wenn der Regierungsbeauftragte für die Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit Bericht geben sollte, das war vorauszusehen. Wohl kaum jedoch die Tatsache, dass dieser Bericht und vor allem auch die sich anschließende Fragestunde den runden Tisch beinahe zu kippen drohte. Doch weder Peter Koch noch Staatssekretär Halbritter konnten so richtig Licht ins Dunkel des ehemaligen Ministeriums bringen, wussten weder eindeutig zu sagen, wie man beispielsweise den Zugriff auf Waffen verhindern wolle, noch was mit der zentralen Datenbank geschehen werde. Der Regierungsbeauftragte gar wusste nicht einmal, wo er sie finden würde. Unzufriedenheit natürlich allenthalben und nach einer Unterbrechung auch die erste Reaktion. Oppositionelle Gruppen und Parteien mit einer Erklärung. Erstens. Die Teilnehmer der Opposition am runden Tisch sprechen dem Zivilbeauftragten des Ministerrates zur Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit und dem Regierungsbeauftragten, Herrn Staatssekretär Halbritter, das Misstrauen aus, da sie nicht in der Lage waren, die von uns im Interesse der Bevölkerung gestellten Fragen zu beantworten. Zweitens, die Opposition setzt ihre Teilnahme am runden Tisch bis 16 Uhr aus. Drittens, die Opposition fordert den Ministerpräsidenten unter Beteiligung des Generalstaatsanwaltes und des Ministers des Innern auf, um 16 Uhr dem runden Tisch einen Bericht über die innere Sicherheit zu geben. Staatssekretär Halbritter fand sich zumindest bereit, Tuchfühlung zum Ministerpräsidenten aufzunehmen. Dann war es erstmal aus mit dem runden Tisch. Buchstäblich im letzten Moment kam Gregor Gysi mit seinem Vorschlag auf den Plan, noch vor 16 Uhr eine Erklärung der Regierungsparteien anzuhören. Als man dann wieder zusammensetzt, sind es zunächst die Vertreter der evangelischen Kirche und der Berliner Bischofskonferenz am runden Tisch bereits seit Anbeginn Gesprächsleiter, die sich dafür einsetzen, die Arbeit im Gremium fortzuführen. Das wird zunächst getan, indem die Regierungsparteien, mit Ausnahme der CDU, die keine gemeinsame Erklärung wollte, ihren Standpunkt deutlich machen. Unterstützt werden sie von der VDGB. Erstens, die konkreten Fragen des runden Tisches der letzten Tage sind heute von Herrn Koch nur teilweise beantwortet worden. Die zusätzlichen Fragen, die heute gestellt wurden, wurden völlig unzureichend beantwortet. Insoweit teilen wir die Unzufriedenheit der anderen Parteien und Bewegungen. Es zeigt sich, dass unbedingt Sachverständige anwesend sein müssen. Zweitens, richtig ist, dass ein Bericht über die innere Sicherheit erforderlich ist. Dieser Bericht kann heute um 16 Uhr nicht vorliegen. Der 29.01.1990 ist nach unserer Auffassung aber zu spät. Wir erwarten diesen Bericht bis zur nächsten Tagung am 15.01.1990. Wir sind dafür, dass das Angebot der Regierung, drei Vertreter der Arbeitsgruppe Sicherheit und eine weitere Vertrauensperson des runden Tisches in die Kommission zur Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit einzubeziehen, unverzüglich verwirklicht wird. Drittens, in der Frage des Aufbaus eines Verfassungsschutzes ist vor allem die große Furcht von Teilen der Bevölkerung über das Wiederaufleben von alten Strukturen und Praktiken des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit, aber auch die Sorge über ein entstehendes Sicherheitsvakuum zu berücksichtigen. Deshalb bleibt das Angebot, alle Fragen im Zusammenhang mit der Entscheidung über den Aufbau einer solchen Einrichtung demokratisch durch Vertreter des Parlaments und des Runden Tisches zu kontrollieren. Diesen Auffassungen stimmt dann auch der FDGB zu und dann die CDU mit ihrer eigenen Erklärung. Die Vertreter der CDU sehen den Sachhintergrund der Erklärung der oppositionellen Gruppen ähnlich und sprechen den Regierungsbeauftragten ihre Missbilligung aus. Sie bedauern zugleich, dass durch den Auszug einiger Gruppen dem Eindruck Vorschub geleistet wurde, dass sich am runden Tisch Blöcke gegenüberstehen. Berechtigte Forderungen an die Regierung müssen mit allem Nachdruck gestellt, sollten aber nicht durch Teilstreiks unterstrichen werden. Das widerspricht dem Selbstverständnis des runden Tisches und den hohen Erwartungen der Bürger an ihn. In Anbetracht der dringend zu lösenden Probleme, insbesondere auf wirtschaftlichem und gesetzgeberischem Gebiet, plädieren die CDU-Vertreter für die Fortsetzung der Arbeit ohne Unterbrechung. Spätestens zu diesem Zeitpunkt jedoch sind die meisten Teilnehmer soweit, die Tagung beenden und auf einen späteren Zeitpunkt verschieben zu wollen. Aber da war ja noch die Forderung, Ministerpräsident Modrow solle um 16 Uhr den Bericht über die innere Sicherheit geben. Staatssekretär Halbritter dazu. Herr Ministerpräsident Modrow befindet sich auf dem Flug nach Sofia zur Teilnahme an einer Tagung des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Seine Rückkehr ist für den 10.01.1990 abends geplant. Unter diesen Bedingungen kann Ziffer 3 der Erklärung der oppositionellen Gruppe nicht erfüllt werden. In Anbetracht der Bedeutung dieses Themas, was heute hier ja eine große Rolle gespielt hat und das auch sehr richtig ist, gehe ich davon aus, dass ohne Herrn Modrow diese Frage heute nicht behandelt werden kann. Dann steht tatsächlich der Antrag auf der Tagesordnung, die Diskussion abzuschließen und heute auch keine neuen Sachfragen mehr zu behandeln. 24 der 35 Teilnehmer des runden Tisches sprechen sich dafür aus. Das DDR-Fernsehen wird auch dann wieder live dabei sein, wenn es am Montag, den 15. Januar, in die 7. Etappe geht. Mit welchem Konzept werden Sie am 15., also am nächsten Montag, zur nächsten Sitzung des runden Tisches vorgehen? Ich glaube, deswegen war ja meine persönliche Bitte, eine kurze Beratungspause durchzuführen, weil selbstverständlich der jetzt vorgelegte Vorschlag oder auch Erklärung der Regierungskoalition und des VDGBs wichtige Ansatzpunkte enthält, wo ich meine, dass wir gemeinsam einen Weg finden, die komplizierte Sicherheitsproblematik im Interesse unseres Landes zu lösen. Herr Schnur, ich bedanke mich ganz herzlich. Die Anfrage von Ralf Heinrich Neues Forum nach einem Telex des Bezirksamtes für nationale Sicherheit Gera vom 9.12.89 an die Regierung, die in der Volkskammer vertretenen Parteien sowie an Rundfunk, Fernsehen und ADN wurde inzwischen mit einer Erklärung des Leiters dieser in Auflösung befindlichen Dienststelle beantwortet. Darin heißt es, dieses Schreiben sei von einigen Mitarbeitern verfasst und eigenmächtig versandt worden. Die Mehrheit der Mitarbeiter trage die Aussagen nicht. Ein Aufruf zum Umsturz des Demokratisierungsprozesses sei jedoch nicht zu unterstellen. Unter dem Aspekt Ruhe und Besonnenheit zu erreichen, seien derartige Aufrufe unzweckmäßig und destabilisierend. In Zukunft dürfen nur noch mit Zustimmung des Leiters Erklärungen des Bezirksamtes abgegeben werden. Derzeit laufen gegen 30 ehemalige Spitzenfunktionäre, denen Amtsmissbrauch und Korruption zur Last gelegt werden, Ermittlungsverfahren. Die Mehrzahl von ihnen befindet sich in Haft, teilte die Pressestelle des Generalstaatsanwaltes mit. Honecker, der wie bereits gemeldet haftunfähig ist, wurde gestern in stationäre ärztliche Behandlung aufgenommen, heißt es weiter. Zu den Personen, gegen die ermittelt wird, gehören neben 10 ehemaligen SED-Politbüro-Mitgliedern der frühere CDU-Vorsitzende Göttin, 5 ehemalige SED-Bezirkssekretäre, mehrere ZK-Abteilungsleiter sowie eine Reihe von Staatssekretären, stellvertretenden Ministern und anderen leitenden Staatsfunktionären. Es seien Voraussetzungen geschaffen worden, damit die Ermittlergruppen des Innenministeriums die Untersuchungen zügig abschließen können, wird weiter mitgeteilt. Mit den ersten Anklageerhebungen sei noch im Februar zu rechnen. Das betreffe unter anderem die Verfahren gegen Kleiber und Nennstiel. Und 150.000 bei der ersten Leipziger Montagsdemonstration im neuen Jahr. Die Demokratiebewegung in dieser Stadt ist ungebrochen. Lange vor Beginn wurden Handzettel verteilt, stellten Bürgerinitiativen und eben erst gegründete Parteien ihre Programme vor. Gab es emotionsgeladene Diskussionen. Obwohl der runde Tisch in Leipzig vorgeschlagen hatte, im Wahljahr montags keine Kundgebung mehr durchzuführen, kam es zu vielen spontanen Äußerungen, die immer wieder gegen die SED-PDS und ihr unheilvolles Erbe gerichtet waren. Mehr Demokratie, mehr Pluralismus wurden gefordert. Wieder wurde skandiert, wir sind das Volk. Und dann auch heute der Ruf nach einer schnellen Wiedervereinigung beider deutscher Staaten. Insgesamt eine Atmosphäre, wie sie Leipzig noch nicht erlebt hat. Da waren die Diskussionsgruppen der SED-PDS, Studenten vor allem, auf verlorenen Posten. BRD-Kanzleramtsminister Seiters werden noch im Januar erneut Verhandlungen mit der DDR-Regierung in Berlin führen, teilte Regierungssprecher Klein von der Bundespressekonferenz in Bonn mit. Zentrales Thema sei die Lage der Opposition in der DDR. Für die Bundesregierung sei Chancengleichheit bei der Vorbereitung der Wahlen in der DDR am 6. Mai eine unabdingbare Voraussetzung für eine intensivierte Zusammenarbeit beider Staaten, betonte der Regierungssprecher. Mit der Feststellung, dass es sicher beim geplanten Treffen Kohl-Modrow bleiben werde, reagierte Klein auf Fragen von Journalisten. Sie bezogen sich auf Äußerungen von FDP-Chef Graf Lambsdorff, die als Plädoyer für eine Absage an den DDR-Ministerpräsidenten interpretiert werden könnten. Es habe kein Koalitionsgespräch über eine Ausladung Modrows gegeben, sagte der Regierungssprecher. Lambsdorffs Erklärung sei nicht abgestimmt. Der Termin für das Treffen Kohl-Modrow Ende Januar oder Anfang Februar gilt weiterhin. Der britische Außenminister Douglas Hurd wird am 22. Januar für 3 Tage in die DDR reisen. Nach Angaben seines Ministeriums sind sowohl Gespräche mit Ministerpräsident Modrow als auch Vertretern der Opposition vorgesehen. Wie aus London weiter verlautete, soll mit dem Besuch eine neue Phase der Kontakte zu den mittel- und osteuropäischen Ländern eingeleitet werden. Dabei gehe es auch um bessere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Bundesrepublik hat im abgelaufenen Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit den größten Außenhandelsüberschuss ihrer Geschichte erreicht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden nahm die Ausfuhr von Waren von Januar bis November um 15% auf 588,5 Milliarden D-Mark zu. Damit werde die Bundesrepublik für 1989 voraussichtlich einen Aktivsaldo im Außenhandel von rund 140 Milliarden D-Mark aufweisen. Die erste Wirtschaftskonferenz Dresden-Hamburg hat auch für die Wirtschaftsreform in der DDR und den Ausbau der deutsch-deutschen Beziehungen Gewicht. Daran stimmten zu Beginn der 2-tägigen Beratungen Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer und Dr. Henning Foscherau, erster Bürgermeister und Senatspräsident der Freien Hansestadt Hamburg, überein. Berghofer sprach auch von den Sorgen und Ängsten der Bürger seiner Stadt vor drohender Arbeitslosigkeit und Bodenspekulation. Dr. Foscherau ging davon aus, dass sich die DDR wirtschaftlich unter stärkstem Druck befindet. Hamburg werde initiativreich Kapital und Kompetenz einbringen, damit die Lebens- und Arbeitsverhältnisse für die Einwohner Dresdens verbessert werden. Mit rund 70 Unternehmern, Geschäftsführern und Vorstandsvorsitzenden ist die bisher größte Wirtschaftsdelegation zu den Verhandlungen nach Dresden gereist. Zum Abschluss der 2-tägigen Beratungen in den 16 Arbeitsgruppen ist die Konstituierung einer gemeinsamen Wirtschaftskommission Hamburg-Dresden vorgesehen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, erwartet für 1990 ein weiteres Anwachsen der Arbeitslosigkeit in der BRD von über 200.000 Personen. Gelinge es nicht, die Wirtschaft der DDR zu stabilisieren und den Menschen dort Zukunftsperspektiven zu eröffnen, könne der Druck auf die Bundesrepublik allerdings noch viel größer werden, meinen die Wissenschaftler. Das DIW hat die Zahl der zu erwartenden Übersiedler aus der DDR mit 500.000 angesetzt, wozu noch 350.000 Aussiedler kommen dürften. Um ein Gespräch im Staatsrat hatten heute 3 Abgeordnete des USA-Repräsentantenhauses nachgesucht. Robert Torricelli gilt als Experte für Außenpolitik und für Wissenschaft. Robert Mrazek arbeitet im Bewilligungsausschuss am Budget mit, ebenso sein Kollege Bill Lowery. In den Wochen seit Oktober ist das nun schon die fünfte Gruppe amerikanischer Parlamentarier, die in der DDR Gespräche führt. Geht man von den Kongressausschüssen aus, in denen die Gäste Sitz und Stimme haben, dann dürften Wirtschaft, Europa und Sicherheitspolitik die bevorzugten Themen sein. So lautete die Auskunft des letzten 89er-Gastes, Senator Karl Levin, an den Streitkräfteausschuss: Ein Angriff des Warschauer Vertrages auf Westeuropa sei nicht länger wahrscheinlich. Erhebt sich die Frage, wie sinnvoll sind dann eigentlich noch die Handelsbeschränkungen der Vorkommnisse für sogenannte strategische Güter, womit man doch dem Angriff eines möglichen Gegners entgegenwirken wollte. Wir haben eigentlich keine Differenzen als Völker, keine Gründe, nicht zusammenzuarbeiten, begründet Kongressman Torricelli seine Position. Wir hatten bisher nur unterschiedliche Konzepte zu den Menschenrechten zur Organisation des politischen Systems. Beseitigt man diese Unterschiede, dann wird man damit die Notwendigkeiten für alle Hindernisse beseitigen. Der Truppenübungsplatz Neuruppin, Bezirk Potsdam, wird schrittweise aufgelöst. Darüber informierte das Ministerium für Innere Angelegenheiten. Dort werde keine Ausbildung mehr stattfinden. Der Übungsplatz Marwitz nördlich Berlins wird gleichfalls bis zum 31. Dezember 1990 aufgelöst. Ab 1. Februar sind die Sperrgebiete aufgehoben und die Gelände für die Bevölkerung freigegeben. Bis zur Schaffung einer gesamteuropäischen Sicherheitsstruktur sollte die Souveränität beider deutscher Staaten als verschiedenen Bündnissen angehörende internationale Subjekte erhalten bleiben. So heute der Sprecher des polnischen Außenministers Daniszewski. Polen unterstütze damit den Standpunkt anderer Staaten, besonders der UdSSR und Frankreichs. Die BRD-Regierung, so der Sprecher, habe Diskussionen über die Oder-Neiße-Grenze immer noch keinen Riegel vorgeschoben. Es gebe zu denken, dass man einerseits ein Vereinigungsprogramm vorstellt, andererseits Grenzfragen offen lässt. Eine solche Haltung wecke Misstrauen gegenüber deutschen Vereinigungszielen. Junge Liberale aus beiden deutschen Staaten haben den Bundestag und die Volkskammer aufgefordert, die Unverletzlichkeit der polnischen Westgrenze bereits vor den Wahlen in der DDR durch einen gemeinsamen Beschluss zu bestätigen. Auf einem Jugendtreffen in Stuttgart waren sich die Vertreter der FDP-Nachwuchsorganisation Junge Liberale in der BRD und der Jugendorganisation Junge Liberale Aktion aus der DDR zudem darin einig, dass eine Wiedervereinigung beider deutscher Staaten nur in einem europäischen Gesamtzusammenhang möglich ist. Das Viktor-Werster-Gefängnis bei Kapstadt. Hier besuchte heute Winnie Mandela ihren Mann, den ANC-Führer Nelson Mandela, der seit mehr als 27 Jahren Gefangene des Apartheid-Regimes ist. Anschließend äußerte sie sich zuversichtlich, dass es jetzt nicht mehr Monate dauern kann, bis Mandela freigelassen wird. Zum ersten Mal habe sie mit ihm darüber gesprochen, wie der Tag seiner Freilassung ablaufen sollte. Frau Mandela lehnte es jedoch ab, über einen Entlassungstermin Genaueres zu sagen. In Harare sprach Karl-Heinz Schneider mit dem dortigen ANC-Vertreter. Erneut tauchte in letzter Zeit das Gerücht auf über eine baldige Freilassung Nelson Mandelas. Was halten Sie von einer derartigen Vermutung und unter welchen Bedingungen könnte die Freilassung erfolgen? Bis jetzt sind das tatsächlich noch Gerüchte. Niemand außerhalb Südafrikas ist gegenwärtig in der Lage, exakt vorauszusagen, wann das Apartheid-Regime bereit ist, Nelson Mandela endlich freizulassen. Es wäre unrealistisch, dafür jetzt ein Datum nehmen zu wollen, weil das einfach nicht in unseren Händen liegt. Es ist immer noch Sache des Apartheid-Regimes, das ihn eingekerkert hält, und nur das Regime kann daher diese Frage beantworten. USA-Verteidigungsminister Cheney hat den Einsatz amerikanischer Kriegsschiffe vor der kolumbianischen Karibikküste verteidigt. Die Vereinigten Staaten seien immer in der Karibik präsent gewesen, sagte er. Sie würden mögliche Aktionen gegen die Drogenmafia Kolumbiens aber bekannt geben und die betroffenen Länder der Region konsultieren. Inzwischen befindet sich der Flugzeugträger John F. Kennedy, hier ein Archivbild, und der Kreuzer Virginia auf dem Wege nach Kolumbien. An Bord des Trägers befinden sich modernste Aufklärungsflugzeuge, die die von der Kokainmafia genutzten Privatflugplätze im Dschungel ausmachen sollen. Vermutungen, mit den Kriegsschiffen solle eine Blockade Kolumbiens eingeleitet werden, wurden vom Pentagon zurückgewiesen. Die Regierung der CSSR wird auf der morgen beginnenden RGW-Ratstagung keine Auflösung der Wirtschaftsorganisationen vorschlagen. Das erklärte Ministerpräsident Kalfar unmittelbar vor dem Abflug der von ihm geleiteten Delegation zur Tagung in der bulgarischen Hauptstadt. Finanzminister Klaus hat in der vergangenen Woche einen Verzicht auf den RGW und die Bildung einer anderen Körperschaft angeregt. In Ungarn treten heute Preiserhöhungen von durchschnittlich 25% für Nahrungsmittel und Tarife in Kraft. Wie viel Preisschilder nun heute tatsächlich neu geklebt werden müssen, ist immer noch nicht endgültig klar. Tatsache bleibt jedoch, dass die Welle der Preiserhöhungen hier in Ungarn so gut wie keinen Bereich auslässt. Fleisch, Milch, Brot, Trinkwasser, Heizmaterial, Postgebühren, Benzin. Selbst diese Aufzählung stellt nur eine Auswahl dar. Ab 1. Februar klettern zudem die Mieten und Verkehrstarife drastisch in die Höhe. So begann wohl noch kein Jahr. Lebensmittel werden um rund 20% teurer, sagte uns Lajos Cseppi vom Amt für Preise. Nur bei Weißbrot und einer Milchsorte gäbe es noch einen staatlich garantierten Festpreis. Bei Fleisch rechne er mit einer 32%igen, bei Milch und Milcherzeugnissen sogar mit einer 42%igen Erhöhung. Im Durchschnitt bedeutet das für eine Familie mit zwei Kindern monatliche Mehrausgaben von 1.300 Forint. Da stellt selbst das gleichzeitig verkündete Paket sozialpolitischer Maßnahmen nur den berühmten Tropfen auf den heißen Stein dar. Denn der Rentenausgleich, die Anhebung der Mindestrenten oder die Erhöhung der Familienzulage können die Mehrbelastungen höchstens mildern. Doch blieb der Regierung, so Premier Nemeth, keine andere Wahl. Ungarn benötige eine neue Vereinbarung mit dem IWF, um weitere Kredite zu erhalten. Der ist dazu jedoch nur bereit, wenn das Defizit im Staatshaushalt nahezu beseitigt wird. Also mussten im Moment Subventionen gestrichen werden. Die Folge, die Preise klettern. Erneut kam es am Wochenende in mehreren Städten der DDR zu neonazistischen und rechtsradikalen Schmierereien und Drohungen. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden in Frankfurt oder in einem Reisezugwagen der Reichsbahn Hakenkreuze und entsprechende Inschriften festgestellt. In einem Berliner S-Bahn-Wagen auf der Strecke Friedrichstraße-Erkner brachten unbekannte Täter die Schriften Türken raus, Russen raus, Repskommung sowie Hakenkreuze an. Hakenkreuze, SS-Runen und Morddrohungen wurden in einem Haus in Bautzen entdeckt. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Dem Bundesvorsitzenden der neonazistischen Republikaner Franz Schönhuber wurde heute die Einreise in die DDR verweigert. Der Republikaner-Chef wollte gegen 10.20 Uhr die Grenze am Potsdamer Platz in Berlin passieren. In einem etwa 10-minütigen Gespräch sei ihm die Zwecklosigkeit seiner Absicht klar gemacht worden, meldet ADN. Schönhuber nannte diesen Vorgang skandalös. Er habe in seiner Eigenschaft als Europaparlamentarier mit seinem Diplomatenpass die DDR-Grenze überqueren wollen. In der DDR gibt es nach Angaben des Sprechers der Bürgerbewegung Demokratie jetzt, Konrad Weiß, mindestens 1.500 Neonazis, aber die genaue Zahl kenne keiner. Sie stellten eine ernste Bedrohung dar, äußerte Weiß in einem Bildinterview. Seit Anfang der 80er Jahre gebe es Skinheads. Ihre zunehmenden Gewalttaten seien jedoch verheimlicht worden, weil dies nicht zur schönen Fassade der DDR gepasst hätte. Weiß wirft der SED-PDS vor, sie versuche den Eindruck zu vermitteln, dass es erst seit der Auflösung der Staatssicherheit Neonazis gebe. Aber die habe es eben schon gegeben, als es noch die Staatssicherheit gab. Pressekonferenzen sind nichts Ungewöhnliches und dennoch gibt es ungewöhnliche Pressekonferenzen. Keine genauen Auskünfte, worum es genau ging. Bekannt war nur, Regierungschef Modrow hatte heute Morgen 9 Uhr vor seiner Abreise nach Sofia die Vertreterinnen des DFD und des Unabhängigen Frauenverbandes empfangen. Gebeten hatte um dieses Gespräch der DFD. Der Unabhängige Frauenverband wurde mit eingeladen. Zur Pressekonferenz im IPZ erschien der DFD dann wieder nicht. Der Unabhängige Frauenverband sieht sich als politischer Verband alternativ zum DFD. Das Ziel, ein neues Gesellschaftsmodell, eine neue Frauenpolitik. Frauenpolitik wurde also seit dem Jahre 1972 erst zur Familienpolitik und später zur Bevölkerungspolitik. Und die eigentlichen Fragen der Gleichstellung der Frauen sind aus dem politischen Leben völlig verschwunden. In diesem Land war ja die Frauenfrage bis Oktober vorigen Jahres gelöst. Wir hatten das Gefühl, dass dort eine Sensibilisierung für diese Frauen noch nicht in genügendem Maße entwickelt ist, dass zwar ein Grundverständnis uns entgegengebracht worden ist und auch die Bereitschaft zur Kooperativität und Zusammenarbeit mit uns, aber dass das durchschlagende Interesse, das wir haben an einer Umformung von Politik, dort auch heute noch nicht richtig verstanden worden ist, was wir da eigentlich wünschen, was wir da eigentlich wollen. Das Gespräch war nur ein Anfang, weitere Zusammenarbeit wurde vereinbart. Und im Innenministerium tätig. Der Countdown in Cape Canaveral, die fordern die Situation wieder entspannt zu haben, nachdem Ministerpräsident